Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wem ergibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mund uns weilt? Die Hinweise sind interessant und smooth. Und schon geht's los. Und mitraten ist wie immer erwünscht. Und nun viel Spaß. Alter, Philipp, komm mal klar, ehrlich. Das ist ja. Ich hab Post bekommen. Ich war grad Bier holen, hab ich was verpasst? Ich sag nix. Ich hab Post bekommen vom Eduard S., der schreibt mir, hallo Philipp. Oh, den haben wir schon mal. Mhm. Den hatten wir schon mal. Hier sind N+9 Hinweise auf eine interessante Person, die nicht mehr unter uns weilt. Viele Grüße, der Eddy. Tja, und ich lese euch auch direkt vor. Wir fangen an mit mathematisch und durchnummeriert. N. Ich wurde am 8. Februar in der Nombre 4, also Nummer 4, Rue Olivier de Clisson auf der Insel Île-Feydeau in der Loire, innerhalb der Stadt Nantes, im Hause meiner Großmutter Sophie Alotte de la Fouille geboren. Das also ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht spezifisch genug. Du hast verloren bei N+9 Hinweise. Ich habe einfach, was ich mitgenommen habe, Frankreich, das ist alles, was ich verstanden habe. Vielleicht reicht es auch in dem Zusammenhang. Also ich habe mitgenommen, dass er auf einer Insel in dem Fluss in der Stadt geboren wurde. Ja, aber das gibt es tatsächlich öfter irgendwie. Ziemlich verrückt ist ja, wenn da ein Krankenhaus steht. Naja. Na gut, aber das ist doch öfter, das ist so, gibt ja auch in Nürnberg die Insel Schütt. Als da werden Ecke nicht so viele Leute geboren. Ja, glaube ich jetzt nicht, aber wobei, ist da irgendwas in der Nähe? Keine Ahnung. Nee, ne? Also Uni ist da, aber krankenhausmäßig? Im Kino, vielleicht werden da Leute gemacht. Ah ja. Wie war nochmal die Jahreszahl? 8. Februar. Okay. Und die andere Zahl war Nummer 4, das war die Hausnummer. Hätte ja auch funktionieren können. Kino, Leute gemacht, deswegen heißt es auch Popcorn. N+1. Durch meine Begabung im Auswendiglernen erhielt ich stets Bestnoten in Geografie, Griechisch, Latein und im Singen. Ist mir absolut unsympathisch. Ja, mir ehrlich gesagt auch, weil ich ein furchtbar großes Problem habe, Dinge stupide auswendig zu lernen. Also ich kann dachte, man denn im Singen Bestnoten haben? Wenn man gut auswendig lernen kann, kann er die Noten dann einfach auswendig lernen. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, über diesen Hinweis, aber bin für mich zu dem Schluss gekommen, vielleicht war Singen einfach so der Überbegriff für Musikunterricht. Und weißt du, in wie viel einfach, ich habe einfach in so vielen Fächern mitgekriegt, wie Leute einfach stupide auswendig gelernt haben und damit echt gut angekommen sind, weil es halt immer so aussieht und so klingt, als würdest du dich mega für interessieren, wenn du so richtig wie so ein Wasserfall runtererzählen kannst, selbst wenn es einfach genau das von letzter Stunde 1:1 einfach nur stupide reproduziert ist. Hatten wir es nicht neulich erst davon, dass Musik eigentlich einfach auch nur Mathe ist? Ja, das stimmt. Hast du das neue Tool-Album gehört? Nein. Die machen noch immer hier ganz verstroben. Ich bin auch noch nicht über das neue Volbeat-Album hinweggekommen. Das ist wirklich eine große Enttäuschung. Ja. Mm. Wie das letzte und das vorletzte und das vorvorletzte. Ich müsste mich einfach nur mal emotional lösen. Aber es erinnert mich ein bisschen an den Lehrer von mir, den ich mal hatte. Sehr, sehr amüsant. Der hat in Chemie ein Stück reaktives Material fallen lassen. Und während er eine Schülerin abgefragt hatte, die einfach alles mega gut auswendig runterrattern konnte, drückte er ihren nassen Schwamm in die Hand und meint, ach, heb mal auf, mir ist das runtergefallen. Schön. Und sie hebt es halt auf und es macht zisch. Also ungefährlich, aber sie ist erschrocken und hat man ja super auswendig gelernt, aber kapiert das überhaupt nichts. Also an Chemie habe ich nur noch eine Erinnerung und zwar, als wir Erdbeerwein angesetzt haben. Ah. Und dann wird es auch absolut überzeugend. Die alkoholische Gärung. Wir haben uns dann aus Reagenzgläsern besoffen und dann wird es auch ein bisschen nebulös. Und dann weiß ich nichts mehr von Chemie. Da waren auch ordentlich viele Umdrehungen drin. Ah ja, dann haben wir Feuerzangenbowle dabei geguckt und haben uns mit Erdbeerwein zusammengedreht. Das war herrlich. Thematisch passend. N+2. Es heißt, dass ich mit 11 Jahren auf einem Dreimaster anheuerte, um nach Indien zu segeln. Ich wollte meine Cousine Caroline oder Caroline, ich vermute mal, sie ist auch Französin, von daher Caroline, ein Korallenhalsband besorgen. Das Schiff machte einen Zwischenstopp in Pembeuf, wo mein Vater, der von meinem Plan erfahren hatte, auf mich wartete. Noch an Ort und Stelle musste ich ihm das Versprechen geben, nur noch in meiner Fantasie zu reisen. Wahrscheinlich war er irgendwie so 8 oder so. Okay. 11. Total süß. Er war 11. Ah, hast du gesagt? Genau. Ah, okay, das habe ich gekonnt überhört, ja. Also ich nehme das mit dem unsympathisch sein wieder zurück, weil wer ja, schon cool. So viel mit Korallen und Caroline und so, also wer sich auf so einen Wortscherz einlässt, das kann kein schlechter Mensch sein. Oh, da bin ich gar nicht drauf gekommen. The Coraline, ja, sehr gut. N plus 3. Um das Jahr, und jetzt kommen deine geliebten Jahre, Jürgen, um das Jahr 1848 verliebte ich mich Hals über Kopf. In meine Cousine, Caroline. Nein, in Rose Hermine Arnaud Crostière. Ich schrieb ihr 30 Gedichte. Am 19. Juli 1848 war es dann soweit. Hermine wurde an einen anderen verheiratet. Das traf mich sehr hart. Ich entwickelte einen tiefen Groll gegen meine Heimatstadt Nantes, schrieb Briefe, in denen ich mich gegen unfreiwillige Ehen aussprach und behandelte dieses Thema so ausgiebig in vielen meiner späteren Werke, dass Christian Schellbuch mit posthum einen Hermine-Komplex attestierte. Ich habe ungefähr nichts davon verstanden. Aber ich hatte gerade eine Eingebung. Ich hatte gerade die Eingebung, dass du uns mit diesem Gedichte-Mumpitz in die Irre führen willst und dass der eigentliche Hinweis die Tatsache ist, dass die Hinweise so lustig durchnummeriert sind. Ah, du bist da, vielleicht bist du auf der Spur. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich habe eine Vision. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon verraten will, weil ich mich dann bestimmt wieder lächerlich mache, aber... Nein, komm. Hau raus, komm. Gönn dir. Komm, du bist unter Freunden. Ja, ich habe es nur noch nicht gesagt, weil mir der Name noch nicht eingefallen ist. Aber wie hieß denn der Typ mit dem Würfel? Laplace. Ah, eine schöne Idee, aber es ist nicht Laplace. Ach Mann, ey, das wäre jetzt mal so geil gewesen. Mm. Wusstet ihr, dass wenn man den Rubik-Würfel irgendwo abbilden möchte, also auch als irgendwie Parodie und dergleichen, dass man dann quasi Copyright geben muss, dass der Rubik-Würfel konkreter ist? Ist doch jetzt ausgelaufen, oder? Oder wurde jetzt irgendwie, das hat sich jetzt irgendwie gerade erst geändert? Ach, wir haben, aber vielleicht darfst du es jetzt gerade erst wieder nehmen, weil, also wir haben auf Arbeit T-Shirts schon produziert und da ist quasi Add Rubik Cube oder so drauf. Haben wir gedacht, was ist das? Ich meine, ich hätte da in letzter Zeit sehr viele Newsartikel zu diesem Thema irgendwie im Vorbeigehen gesehen. Warte mal, ich check das mal kurz. Nein, check das bitte nicht. Doch, das interessiert mich jetzt. Keine Ahnung, Filippo. Aber Achtung, Jürgen, jetzt kommt dein Ding. Jetzt kommt nämlich ein Hinweis mit noch mehr Jahreszahlen. N plus 4. Die Zeit der Französischen Revolution 1848. Achtung, nicht die von 1789. Hä, welche sonst? Naja, in Frankreich wurde öfter mal revolutioniert. Und den Aufstieg Charles-Louis Napoleon Bonaparte, nicht zu verwechseln mit Napoleon dem I., lebte ich direkt in Paris. Während dieser Zeit machte ich viele Bekanntschaften, die mich nachhaltig prägten. Voltaire. 1851, dann antworte ich gleich, 1851 hätte ich eigentlich in die Armee eintreten sollen. Zu meiner großen Erleichterung wurde ich aber ausgemustert. Und nein, es ist nicht Voltaire, auch wenn ich die Idee schön finde. Das sagst du echt, das ist so ein schönes psychologisches Ding, was du eigentlich immer machst. Nee, aber weil jetzt voll die coolen Figuren kommen, wo ich jetzt ehrlich gesagt, die mir natürlich was sagen, aber wo ich jetzt auch gedacht habe, so, boah, stimmt eigentlich, warum habe ich die noch gar nicht geschrieben? Wie cool eigentlich. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich fast, dass ich die nicht schon irgendwo mal geschrieben habe. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Also es ist wohl so, dass dieses Jahr darüber verhandelt wird, ob der Rubik's Cube patentiert werden kann oder als Marke eingetragen. Scheinbar ist es so, dass es ein Gericht mal entschieden hat, dass es nur durch ein Patent geschützt werden kann, aber nicht als Marke, und das wird jetzt erneut verhandelt. Okay. Okay, so ähnlich. Was hast du nochmal gesagt, Philipp? Jahreszahl. Revolution, Paris, Bekanntschaften. Der andere Napoleon. Jahreszahl. Geboren in einem Fluss, ja, Roger. Im Fluss. Nicht die Insel ist im Fluss, sondern er ist im Fluss geboren. In einem Weidenkörbchen gebettet. Jetzt wird's albern. N plus 5. Im Jahr 1856 lernte ich Aimé Dufresne de Vion kennen. Halt deine Fresse. Na, also Aimé, A-I-M-E-E, D-U für Du und dann F-R-A-Y-S-S-E. Tut mir leid, ich spreche das jetzt hier so halb französisch versucht etwas aus. Das ist noch nicht mal halb französisch. Aimé Dufresne de Vion. Habt ihr eigentlich auch so Störungen auf dem Kanal, so leichte? So könnte man es auch nennen. In diesem Jahr jedenfalls lernte ich sie kennen und verliebte mich in sie. Ja, ich meinte schon auch. Um sie zu beeindrucken und den Lebensunterhalt zu sichern, beschloss ich, Börsenmakler zu werden. Wow. Mein Vater war erst nicht begeistert von diesem Plan. Jedoch liefen die Geschäfte so gut, dass ich Aimé, meinen Vater und Aimé Familie davon überzeugen konnte, am 10. Januar 1857 heiratete Aimé und ich. Heiratete Aimé mich? Nein, und ich. Heiratete. Ja, du hast recht, da fehlt ein N. Dieser alte Pedant. Das ist nämlich witzig bei einer schrecklich netten Familie. Wir gehen so immer in die Nacktbar. Ja, stimmt. Und dann gibt es einmal so die Ansage von dem Typen, der halt immer die Moderation macht, so ungefähr, dass heute Abend halt so ungefähr hier die Titty-Maus oder sonst wie halt so ein ganz schlimmer Spitzname für die Frau halt irgendwie auftritt. Und dann nächste Woche, übernächste Woche nicht, da wird sie heiraten. Und zwar mich. Oh Mann. Bemerkenswert, dass du sowas 2019 noch als Anekdote hervorziehen kannst. Yes. Die wichtigen Dinge, die merke ich mir halt. Ein Bekannter von mir hat immer angefangen mit Dr. Schuh. Ja, Dr. Schuh. Großartig. 555 Dr. Schuh. Das Beste, so das Beste, ich bin einmal beinahe erstickt, da die Dumpfbacke hat Werbung gemacht für so einen Diätdrink. Und dann musste sie im Prinzip immer nur trinken und das in die Kamera den Geschmack sagen von diesem Diätdrink, weil es ja verschiedene Geschmacksrichtungen gab. Und dann machen sie den ersten Take und sie dreht in die Kamera, lächelt und sagt, Hundepisse. Das ist so klar, das ist und dann, so eine Hookline einfach schon da. Und dann, das war echt in Ordnung, das war aber nicht so witzig. Und dann kommt dann haben sie die weiteren Takes, weil dann haben sie die Geschmacksrichtung quasi gesagt vorher. Und mit jedem weiteren Take merkst du, wie sie grauer und grauer wird, bis sie am Schluss dann so, Lachs. So die Kotze schon total unten halten mussten. Brüllen, ja. Die Lachsschaumspeise. N plus 6. 1858 unternahm ich meine erste Auslandsreise, also wie war das mit dem Versprechen, nach Liverpool und Schottland. Ich war so begeistert vom Reisen, dass ich bald wieder eine Reise unternahm. Diesmal ging es nach Schweden und Dänemark. Während dieser Zeit entwickelte ich die Idee des Roman de la Science. Aber hat er nicht seinem Papa versprochen, dass er nicht mehr reist? Deswegen habe ich ja schon gesagt, ne? Ist ein paar Jährchen her, aber... Ich vergesse sowas nicht. Versprochen ist versprochen. Da bin ich nachtragend. Und wird auch nicht gebrochen. Aber vielleicht hat er ja beides gleichzeitig gemacht. Also vielleicht hat er die Reise in der Fantasie gemacht und in echt auch. Das macht's nicht besser. Ne. N plus 7. In den folgenden Jahren verfasste ich viele Werke. Meine Kritiker bezeichneten mich als einfachen Geschichtenerzähler und sprachen meinen Werken jeglichen akademischen und literarischen Wert ab. Dies führte dazu, dass ich einige Werke nie veröffentlichen wollte. Die letzten Werke von mir wurden schließlich von meinen Nachfahren im Jahr 1994 veröffentlicht. Warum hätten sie denn einen akademischen Wert haben sollen? War das vielleicht gar kein Schriftsteller? Ja, ich glaube, akademisch und literarischer Wert. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob du sagst, allein akademisch bedingt, durch was bedingt sich das akademisch allein schon? Ja, ja, genau, das war mein Ansatzpunkt. Gute Frage, ja. Aber ihr seid jetzt gleich nah dran, wenn ich euch hier nämlich jetzt Hinweis N+8 gebe. Zusammen mit H.G. Wells, Lucien of Samosata oder Lucien of Samosata? Schülwaren. Ja, Voltaire und Mary Shelley gelte ich als eine der Väter des Science Fiction. Und es ist, wie du sagst, völlig richtig, Jules Verne. Da war ich aber mit meinem Mathematiker sehr nah dran. Ja, ich sag ja, schön. Und N+9 wäre noch da gewesen. Viele meiner Werke sind weltberühmt. Sie wurden mehrmals vertont, verfilmt und von anderen Autoren und Künstlern wieder aufgegriffen. Zu den berühmtesten Werken zählen In 80 Tagen um die Welt, Reise zum Mittelpunkt der Erde, 20.000 Meilen unter dem Meer und viele mehr. Da war natürlich jetzt das mit dem Reisen so also im Nachhinein betrachtet schon ein Hinweis. Das ist ein fantastischer Hinweis, aber das ist halt wirklich so ein, ich saß auch hier und hab mir schon richtig ins Fäustchen gelacht, weil ich gedacht habe, wie gut ist das? Also echt auch schön geschrieben, vielen Dank nochmal an der Stelle, Eduard. Und alle, die natürlich jetzt auch vielleicht in den Fingern juckt und sagen so, Mensch, ich würde mal gern die eine oder andere Persönlichkeit hier auch hören, schickt uns eine Mail. Genau. Vor gerade erst 2 Wochen hat der Europäische Gerichtshof übrigens entschieden, dass die Unionsmarke Rubik's Cube nichtig ist. Dominik, ihr habt euch über den Tisch ziehen lassen, wenn ihr dafür irgendwelche Lizenzen abgedrückt habt. Oh. Ich werde gucken. Ja, ich glaube, bevor wir noch mehr rechtliche Bedrängnisse kommen, hören wir hier mal auf an der Stelle. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Oder schönen guten Tag. Tschüss. Oder wie der Franzose sagt, au revoir. À bientôt.